ich gefunden. Die verschissene Army. Zielscheibe auf den Kopf mitten in die Wüste stellen? Soll ich darauf warten, dass mich eine Autobombe zerfetzt, die ein 12-Jähriger gebastelt hat, der früher Fan von Friends und Metallica war und hoffen, dass eine von unseren Raketen sein Haus zerstört? Geiles Zeug. Richtig geiles Zeug.